Die nepalesische Zeitschrift Liput Review vom 15. Mai bis zum 15. Juni prangte mit einem Foto von Kim Jong-un seine historische Neujahrsansprache im vollen Wortlaut.